Bienengespräch Nummer 12. Lothar Bodingbauer begrüßt euch heute zum Thema Tracht. Die Ökologin Katja Hintersteiner, einige von euch kennen sie von der Linzer Biene, spricht ja über die insektenbestäubenden Landschaft und was diese Landschaft für diese Insekten bietet. Dann ein kurzer Ausflug ja nach Südarabien, zur Imkerei in Südarabien. Ich habe den Anthropologen, Sozialanthropologen, man sagt auch Ethnologen, André Gingrich zu einem Gespräch getroffen über ja Religion und Gesellschaft. Und beiläufig sind wir auf das Thema Imkerei gekommen, über den Honigpreis. Und er hat eine große Arbeit gemacht über die Imkerei im südlichen Hijaz, das ist in Südarabien. Die Arbeit stellt er uns als PDF auch zur Verfügung. Wer sich dafür interessiert, kann sie lesen. Ethnologen können nämlich wirklich im Detail beschreiben, was Menschen zusammenhält und wie sie leben. Im dritten Teil der Bienengespräche dann ein Korrespondentenbericht aus Graz. Andreas Boschanik von Honig mit 3 O spricht heute über den, ja, er gibt einige Tipps, was gerade los ist, was man machen kann am Stand. Das ist natürlich auch für Anfänger sehr interessant. Und wie es bei ihm geht. Das sind die Bienengespräche Nummer 12. Und ein Dank gleich vorweg auch noch an alle, die die Bienengespräche auf die Schiene bringen. Und neu auch Dank an Ralf und Sebastian. Da gehen sich dann jetzt schon ein paar Zugfahrkarten aus und auf das freue ich mich schon sehr. Also viel Vergnügen bei den Bienengesprächen. Katja Hintersteiner, André Gingrich und Andreas Boschanik mit dabei. Wie immer, wenn es euch zu lang wird oder ihr unterbrechen müsst, Pause-Taste drücken, Kapitelmarken verwenden. Und wenn es Ideen gibt, bitte um Nachricht. Am besten über www.bienenpodcast.at. Von Trachtquellen und Bienenweiden. Die Ökologin Katja Hintersteiner spricht über die Beziehung zwischen bestäubenden Insekten und den Blütenpflanzen einer Landschaft. 4x4 Minuten. Erster Teil. Eine enge Gemeinschaft. Tracht oder Trachtpflanzen ist ein Begriff, der eigentlich aus der Imkerei kommt. Man nennt es ja auch die Bienenweiden. Das sind alle Pflanzen, die Insekten vorrangig als Nahrungsquelle dienen. In der Natur gibt es sehr reichhaltige Trachtpflanzen, Obstgehölze, wobei man hier aufpassen muss, denn es gibt auch Obstgehölze mit wenig Trachtangebot, zum Beispiel die Marille. Die Marille blüht sehr reichhaltig und man denkt sich, Wahnsinn, es ist unglaublich viel Angebot da. Dem ist leider nicht so, es ist sehr wenig Nektar in den Blüten drinnen. Es ist eine wichtige Nahrungsquelle für den Frühling, aber es ist noch nicht so, dass ein Auskommen nur mit Marillenblüte gegeben wäre für die Insekten. Es gibt aber auch Pflanzen, die für uns jetzt augenscheinlich sehr viel hermachen für die bestäubende Insektenwelt, wie zum Beispiel die Forsythien im zeitigen Frühling, die aber absolut wertfrei sind, denn es sind sterile Blüten, die sind optisch für uns schön zum Ansehen, aber für die bestäubende Insektenwelt wertfrei und somit fliegen sie einfach daran vorbei. Was ist Tracht? Nektar und Pollen. Pollen besteht aus Eiweißen, also ist eine gute, wichtige Proteinquelle, wobei der Pollen für die Pflanzen ja natürlich zur Verbreitung ihrer Art und natürlich auch ein bisschen zur Durchmischung des eigenen Genpools dient. Darum haben sie sich ja auch Partner gesucht, in Form von vorrangig jetzt bei uns einmal Insekten. Hier haben wir sehr viele Käfer, Schmetterlinge, Bienen, Hummeln, die die Bestäubung der Pflanzen gewährleisten und den Pollen natürlich für ihre eigenen Nachkommen nutzen. Aber auf der anderen Seite natürlich ganz wichtig der Nektar als Belohnung. Und Nektar besteht zu großen Teilen aus Wasser und der Rest ist Zucker. Nektar ist Energiequelle für alle bestäubenden Insekten. Gerade wenn man jetzt überwinternde Arten hernimmt, wie es bei der Honigbiene der Fall ist, um ihnen im Winter die Möglichkeit zu geben, im Stock für Wärme zu sorgen. Das ist sehr energieaufwendig. Und diese Muskelenergie, die die Wärme erzeugt, verbraucht sehr viel Energie und die ist in Form von Honig einfach dann zur Verfügung. Die Blütenpflanzen gab es ja schon weit bevor es Insekten gab. Und damals fand die Bestäubung der Pflanzen durch den Wind statt. Als die Insektenwelt dazugekommen ist, vor über 100 Millionen Jahren, haben die Blütenpflanzen sehr attraktive Schauapparate entwickelt. Das heißt, wir haben hier sehr hochkomplizierte Blütenfarben, die attraktiv sind für die Insektenwelt. Es gibt Pflanzenarten, die absolut abhängig sind von ihren bestäubenden Insekten und umgekehrt natürlich auch. Glockenblume ist ein sehr gutes Beispiel. Bergglockenblume, die eine einzige Hummelart hat, die sie bestäubt. Und auf dem Weg hinein in die Glockenblume müssen sie oft einen Tanz vollführen, indem sie sich dann auch noch auf den Rücken drehen müssen, richtig hineinkriechen müssen in die Glockenblume. Und auf den Weg hinein zum Nektar, der sehr weit hinten liegt, bekommen sie den Pollen auf den Rücken platziert. Mit dem Ergebnis, dass bei der nächsten Glockenblume dieser wieder abgegeben wird, die bestäubt wird und somit den Arterhalt sichert. Viele Arten von Pflanzen und Insekten sind so stark miteinander vergesellschaftet, dass wenn einer der Partner wegfällt, auch der andere verschwinden würde. Insgesamt kann man sagen, der Deal ist, die Trachtpflanze existiert eigentlich nur in Kombination mit den Bestäubern. Nicht alles, was blüht, ist Tracht, aber rund 80% aller Blütenpflanzen sind Trachtquellen für die bestäubende Insektenwelt. Zweiter Teil. Eine regelmäßige Abfolge. Der jahreszeitliche Verlauf der Trachtpflanzen startet mit einem Vorfrühling. Im Vorfrühling haben wir so diese ersten Frühjahrsblüher, Schneeglöckchen. Wir haben die Schneerose. Nach dem Vorfrühling kommt der Erstfrühling und der startet mit der Hasel. Hier finden wir aber auch schon sehr viele Frühjahrsblüher, die klassisch in Laubwäldern zu Hause sind und hier dieses Zeitfenster nutzen, wo die Laubbäume noch keine Beschattung von oben geben und somit der volle Lichtgenuss für diese Pflanzen zur Verfügung steht. Krokus, Frühlingsknotenblume, Buschwindröschen. Auch schon die ersten zweiblättrigen Blausternarten kommen da und Narzissen. Viele bestäubende Insektenarten starten natürlich dann parallel mit diesen Blütenpflanzen. Wobei man sagen muss, dass die Honigbiene, die startet eher spät in den Frühling. Die braucht nämlich Temperaturen um die 10 bis 12 Grad, damit sie überhaupt ausfliegt. Die hat aber auch noch die Reserven in ihrem Stock. Während Hummeln, die können durchaus auch schon im Februar bei Temperaturen um die 2, 3 Grad zum Fliegen anfangen, denn die haben sehr pelzige Körper und können ihre Flügel ausklinken, um mit ihrer Muskulatur zu zittern und sich so aufzuwärmen. Und die können dann schon fliegen und die ersten Pflanzen bestäuben. Und tatsächlich sind das auch Pflanzen im Frühling, die einen ganz speziellen Bau haben, der den Hummeln sehr entgegenkommt. Frühlingsknotenblume zum Beispiel, glockige Form, aber auch die Schneeröschen. Hier haben wir natürlich auch dann schon das erste Auftreten der Salweide, eine sehr wichtige Trachtpflanze, da sie sehr viel Pollen bietet. Und Pollen ist ja ganz, ganz wichtige Protein- und Nahrungsquelle für die Insekten, die berühmten Palmkätzchen. Und nach dem Erstfrühling geht es dann in den Vollfrühling. Hier ist so diese opulente Blütenpracht. Hier haben wir sehr viele Obstgehölze, die blühen. Ein reichhaltiges Nahrungsangebot. Und hier beginnt eigentlich so wirklich das Jahr. Der Vollfrühling ist die Zeit des Tischlein deck dich, die Zeit der Kirschblüte, der Apfelblüte. Üblicherweise im April, Mai ist so die Zeit der Kirschblüte, Apfelblüte. Ja, nach dem opulenten Vollfrühling kommt dann noch der Spätfrühling, der eigentlich schon in den Frühsommer übergreift. Wir haben den schwarzen Holler, Akazie, Mohn, die ersten Linden fangen an. Hier geht's aber auch direkt über in den Hochsommer, Ende Juni, Anfang Juli. Die Linde ist eine unglaubliche Trachtquelle für Insekten. Da gibt's den speziellen Lindenhonig, den man am Land kaum finden wird, aber in den Städten sehr viel findet. Hier habe ich auch schon das erste Massensterben von vielen Arten, nämlich von den Hummeln. Denn die Hummeln haben im Hochsommer das Ende ihres Volklebens erreicht. Hummeln sind einjährige, staatenbildende Insektenvölker. Und gerade an der Silberlinde findet hier das Massensterben statt. Da werden dann immer wieder die Biologen angerufen, die Linden sind vergiftet. Tatsächlich ist es so, dass hier die Hummeln noch einmal die letzten Reserven tanken wollen, aber eigentlich schon zu schwach sind und dann einfach an den Silberlinden verenden. Aber es liegt nicht an der Linde selbst, dass sie sterben, sondern einfach es ist die Zeit erreicht. Und viele Arten legen jetzt noch letzte Reserven für den Herbst an, denn tatsächlich ist es so im Spätsommer, die Zeit der Heidekräuter ist die Zeit der Wespen und Hornissen, die Zeit der Fleischkonsumenten, der Räuber. Und wir sprechen beim Spätsommer vom August. Das Bienenjahr geht ab Ende Juli in Richtung Winter und die Blütenpflanzen und auch die Insektenwelt, die gehen langsam zur Ruhe, um dann im Frühling wieder zu starten. Von Trachtquellen und Bienenweiden. Dritter Teil, verschiedene Besucher. Den Pollen finden wir in der Blüte an den Staubbeuteln, sprich an den männlichen Anteilen der Blüte. Und darunter liegt der Nektar. In den Nektardrüsen, der ist ziemlich gut geschützt, sitzt sehr tief in der Blüte drinnen. Die Tracht wird von verschiedenen Tierarten genutzt. In unseren Breiten sind es vorwiegend Insekten. Dazu gehören natürlich die Honigbiene, die Hummeln, circa 700 verschiedene Wildbienenarten allein in Österreich, aber auch Schmetterlinge, Fliegen, Käfer. Häufig haben sich die Pflanzen an die Tierwelt angepasst und natürlich auch umgekehrt. Hier ist ein schönes Beispiel, der Aronstab. Es ist eine Kesselfallenblume. Der Aronstab hat in der Mitte diese mächtig aufstrebenden Blütenstand, der umgeben wird von einem Hochblatt. Und das fungiert als Falle. Denn er wird von Fliegen bestäubt und die werden von dem Duft angelockt und die fliegen dort hinein und gleiten dann an der sehr glatten Wand hinunter, richtig in diesen Kessel hinein. Und der Aronstab hat jetzt nicht nur die glatte Wand, wo sie schwer wieder hinaufkommen, er hat auch Reusenhaare, die abwärts gerichtet sind, mit dem Ergebnis, dass sie nur dann hinaus können, wenn sie zuvor schon einen anderen Aronstab besucht haben, um die Staubbeutel, die dann auf ihren Körpern dran haften, an die Narbe, an den weiblichen Teil des Aronstabs abzugeben. Das heißt, der Aronstab ist ebenfalls eine Trachtpflanze, denn er dient ja den Fliegen als Trachtquelle. Denn es ist für sie ebenfalls ein Nektarlieferant und natürlich auch Nahrungslieferant, Proteinquelle. Manche Pflanzen gab es schon, bevor es Insekten gab. Sehr viele sogar. Und die waren zuerst windbestäubt. Und um Insekten anzulocken, bedienen sich ja die Pflanzen diverser Tricks. Das eine ist, ein optisches Signal zu geben. Das andere sind Gerüche. Und das optische Signal ist bei so windbestäubten Pflanzen nur dadurch zu erreichen, indem sie ehemalige Hochblätter umgebaut haben zu einem Schauapparat. Ein gutes Beispiel ist hier die Hortensie mit ihren wunderbaren blau-pink-weißen Blütenblättern, die aber tatsächlich eigentlich Hochblätter sind, die umfunktioniert wurden zu Schaublättern. Und in der Mitte sitzt die sehr unscheinbare tatsächliche Blüte, die aber dann angeflogen wird und tatsächlich sehr gut von den Insekten bestäubt wird. Die Hortensie ist so eine klassische Gartenpflanze. Ich persönlich habe sie immer die Omama-Pflanze genannt, weil ich bei meiner Großmutter im Garten fand. Eine wunderschöne, kugelig blühende, klassische Gartenpflanze, die man eigentlich in den Privatgärten sehr häufig findet. Aber nicht alles, was blüht, ist tatsächlich eine gute Trachtquelle. Und die Hortensie ist mittlerweile auch sehr stark der Züchtung unterlegen. Und da wird natürlich auch schon sehr viel in Richtung Reduktion von Staubbeuteln hin zu gefüllten Hortensien gemacht. Der gärtnerische Fachausdruck für solche Pflanzen, das gefüllte Blüten, das ist ein Ausdruck, der für all die Pflanzen steht, die vormalig einfache Blüten waren mit zum Teil männlichen und weiblichen Anteilen in der Blüte, sprich Staubbeutel und Fruchtknoten. Und viele dieser Züchtungen sind, dass sie die Staubbeutel umfunktioniert haben zu Blütenblättern. Und somit hat man einen sehr opulenten Blütencharakter, der sehr fruchtbar und sehr trachtreich wirkt, der aber eigentlich gar nicht ist. Sie hat weniger Staubblätter und somit auch weniger Pollen im Angebot. Vierter Teil: unerwartete Rückzugsflächen. Die ökologischen Zusammenhänge sind ganz einfach erklärt. Blüte ist nicht gleich Blüte. Also wenn wir jetzt die Vielfalt hernehmen, die wir in natürlichen Lebensräumen haben, das heißt eine Artenvielfalt an Pflanzen, die ja auch eine Artenvielfalt an Tieren mit sich bringt und umgekehrt, demgegenüber steht jetzt diese vom Menschen geprägte Landschaft. Raps, Monokulturen sind jetzt wieder so diese menschengeschaffenen Landschaften, die sehr artenarm sind. Monokulturen sind zwar sehr gute Trachtquellen, wenn man jetzt den Raps hernimmt, eine hochwertige Trachtquelle, aber eben auch eine einseitige Trachtquelle. Und viele Imker gehen speziell von diesen Standorten ganz gern mittlerweile weg, denn ihren Bienenvölkern geht es gar nicht so gut bei Raps. Man muss sich bedenken, die Vielfalt an Pollen, die die Bienen in ihre Völker eintragen, und nicht nur Bienen sind staatenbildende Insekten, auch die Hummeln und manche andere Wildbienenart sind staatenbildend. Die brauchen die Vielfalt an Pollen, um auch vor diversen Angriffen von außen, um vor Krankheiten geschützt zu sein. Sie tragen sicher mit den Pflanzen quasi auch ihre Medikamente in den Stock hinein, in ihr Volk. Und bei einer Monokultur habe ich aber diese Vielfalt nicht an Abwehrstoffen, an Abwehrkräften. Zusätzlich habe ich natürlich die Gefahr, dass die Monokulturen mit Pestiziden und anderen Insektiziden behandelt sind und somit die Insektenwelt zwar auf der einen Seite ein reichhaltiges Angebot finden würde, das aber auch zu ihrem Schaden sein kann. Es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel die Lüneburger Heide ist so eine Ausnahme, die wurde durch den Menschen geprägt und durch die Beweidung mit ihren Schafen. Da gibt es ja die Heideschnucke, eine spezielle Schafrasse, die in der Lüneburger Heide unterwegs ist. Also hier hat man wieder erkannt, dass auch Menschen durchaus positiv auf Landschaften, was die Artenvielfalt betrifft, einwirken können. Heide ist eine sehr gute Herbsttracht. Hier habe ich auch wieder ganz spezielle oligolektische Arten drinnen. Alle oligolektischen Insektenarten haben kein mehrmaliges Auftreten im Jahr. Das heißt, die sind nur einmal da während der Zeit, wo diese Pflanze blüht und verschwinden dann auch wieder und kommen dann erst im nächsten Jahr wieder. Das heißt, die Eier, die Larven, die überwintern und kommen dann im nächsten Jahr genau zu dem Zeitpunkt, wo ihre Trachtpflanze wieder blüht, weil sie sich so spezialisiert haben. Da haben die polylektischen Arten überhaupt kein Problem damit. Ja, also die Biene, die Honigbiene zum Beispiel, ist polylektisch, das heißt, die geht auf alles, was blüht. Und vielleicht orientiert sie sich an einem Tag nur an gelb blühenden Pflanzen und am nächsten Tag nur an den weißblühenden, je nachdem, wo sie hingeht. Aber im Großen und Ganzen ist die sehr unspezifisch bei ihrer Nahrungsaufnahme. Insgesamt kann man sagen, die Gestaltung der Landschaft durch den Menschen kann einerseits positiv sein, indem ich mich wieder gestalterisch einbringe und versuche, wieder Renaturierung von Lebensräumen oder Siedlungsräumen zu gewährleisten. Ich habe aber auch die andere gestalterische Möglichkeit, nämlich die, die sich die Natur selbst geschaffen hat. Und hier sind brachliegende Industriestandorte und die Stadt eine sehr gute Rückzugsnische für viele durchaus rote Listearten geworden. Die Tracht ist sozusagen jetzt dieses Bindeglied zwischen der Pflanzenwelt, die sich an diesen Standorten angesiedelt hat, und der sie bestäubenden Insektenwelt, die auch hier wieder ihre Nischen gefunden hat, um dort leben zu können. Die Ökologin von der Linzer Biene, Katja Hintersteiner, hat über die Tracht erzählt. Ich habe dieses Gespräch ursprünglich aufgenommen für Österreich 1 vom Leben der Natur. Genau zu diesem Thema Tracht. Und jetzt zum Ethnologen, zum Sozialanthropologen André Gingrich in Wien und zum Honigpreis. Da geht es ja darum, dass man einen angemessenen Wert für seinen Honig bekommen soll. Und die Frage ist, was ist der angemessene Wert? Wie viel Sozialkomponente kommt dazu in einem Gefüge, einem Dorfgefüge oder in einem Stadtgefüge oder auch im Supermarkt? Und was soll ein Kilo Honig kosten? Und plötzlich weiß einer ganz viel. Ich muss Ihnen jetzt noch eine andere Geschichte erzählen. Wir haben Bienen seit einem Jahr. Und jetzt bin ich ein bisschen in der Imker-Szene. Und das ist eine sehr interessante Szene, dass mich so Wissen über das gesamte Land verstreut. Und jeder weiß was, aber es ist irgendwie, in so Online-Plattformen wird es dann auch ausgetauscht. Und da wird immer wieder über den Honigpreis diskutiert, dass der zu gering ist, weil er den Wert nicht schätzt. Irgendwie versucht man halt Argumente zu finden, dass man für das Kilo Honig mehr verlangen kann als die 8 Euro, die er mich als Imker kostet, ihn zu produzieren. Ganz besonders gewiefte oder gut marketingtechnisch auftretende Imker schaffen das Fünffache. Ja, da müssen sie etwas wirklich finden, was der Markt hergibt. Ich habe aber darüber nachgedacht und war jetzt in Oberösterreich und habe meinen Vater gefragt, was der Honigpreis ist, und der sagt 8 Euro. Genau die Kosten, die ein Imker hat, ihn zu produzieren. Der braucht ja die Beute, der braucht die Mittel. Das heißt, am Land wird durch Menschen, jetzt oft Pensionisten, die Zeit haben, Honig gemacht, und die verrechnen nur einander in diesem sozialen Gefüge die Selbstkostenpreise. Bisschen, vielleicht ein bisschen was drauf, ja. Aber da bleibt nichts eigentlich über. Das heißt, die Imker dort kriegen dafür, also das sind geachtete Leute, die einander, den Menschen des Ortes, Honig für 8 Euro verkaufen. Der kriegt dann vielleicht ein Garagendach repariert, wo man auch nicht so genau auf die Arbeitszeit schaut. Und der Begräbnisumzug ist für diese geachteten Menschen des Ortes länger, führt länger um die Kirche irgendwie. Also es ist mit einem sozialen Stand verbunden, nicht das zu verlangen, was der Markt hergibt. Und das den Imkern im Online-Forum erzählt, das ist wie wenn die Hummeln, also die Wespen auffliegen, weil das natürlich dann sofort die Leute spaltet in die Argumentationsform soziales etwas Honig, soziale Währung Honig versus marktwirtschaftliche globale Regeln, was kann ich dafür verlangen? Aber das Studium des Honigpreises und was das eigentlich in einem sozialen Gefüge für Bedeutung hat, das finde ich schon sehr interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass das in anderen Weltgegenden durchaus auch der Fall ist. Und nämlich, was dann dazu kommt, ist, im Supermarkt erwarten dann die Leute durchaus, das ist eine neue Verkaufsform Supermarkt, dass dort Honig gibt für 8 Euro. Den gibt es aber dann nur, wenn er von irgendwo Chile herkommt, wo er unter Ausbeutung von Menschen und Landschaft hergestellt wird. Richtig, oder unter manchmal ökologisch fragwürdigen Umständen des Anbaus von Industriepflanzen und deren Blüten und Nektarproduktion. Genau. Aber diese beiden Positionen sind eigentlich unvereinbar, aber sie liegen übereinander, und die Schnittstelle ist noch interessant, liegt im Vorsitzenden des Imkerbundes, der praktisch diese Hobby- und Pensionisten-Imker auch immer wieder praktisch, also repräsentiert und vertritt, aber an der Schnittstelle ist zwischen professionellen Imkern mit marktwirtschaftlichen Gedanken und seinem ganzen Hobbygemeinde mit denen, die er immer versuchen muss, na, verlangt's doch ein bisschen mehr für den Honig, weil es der Wert entspricht. Also der wird immer geschlagen, der Imkerbundpräsident dafür. Ja. Ich teile erstens einmal, wie Sie wahrscheinlich wissen, Ihr Interesse für den Honig und die Imkerei. Ich habe da einige ganz lange, mittlerweile auch in mehreren Sprachen übersetzten Arbeiten zur traditionellen Imkerei in der arabischen Welt verfasst. Noch dazu, ich meine, Ihre Beispiele sind gut gewählt, stammen aber zugleich aus einer Umwelt, in der eine der ursprünglichen Bedeutungen des Honig auch als Süßstoff natürlich durch ein völlig absurdes Überangebot von anderen Süßstoffen, insbesondere von Zucker, völlig entwertet ist. Insofern kommt natürlich auch der Kontrast, den Sie ansprechen, zwischen der sozialen und der ökonomischen Seite noch viel deutlicher hervor als im jemenitischen Mittelalter. Wir haben schon aus dem 9. Jahrhundert erste Berichte von staunenden Reisenden. Man muss sich ja vergegenwärtigen, dass die Gegend südlich von Mekka bis zum Südausgang des Roten Meeres ein ungemein niederschlagsträchtiges und fruchtbares ansteigendes Hochland ist, mit grünen Hängen über große Teile des Jahres, die ein aus der arabischen Wüste oder aus dem arabischen Norden, aus Oasen oder aus Mesopotamien kommender normaler Reisender zunächst wie ein Naturschauspiel ersten Ranges erlebt, mhm, und dann auch schrittweise erkennt, dass hier im Südwesten, ganz im Gegensatz zum innerarabischen oder nordarabischen oder mesopotamischen Raum, Pflanzen und eben auch Tiere leben und gedeihen, von denen er zum Teil noch nicht einmal gehört hat. Mhm. Es gibt also, ähnlich wie in der Antike mit Weihrauch und Myrrhe, mhm, hier ein Zentrum von Blütenbeständen, das seinesgleichen ansonsten sucht im Nahen Osten und daher eine schon seit der Antike gegebene Produktion, also Honig-Tradition, die sicher auch einen ihrer Ursprünge im Umgang mit Wildschwärmen hat, die es weiterhin gibt, aber schon im 9. Jahrhundert, im 8. Jahrhundert, 10. Jahrhundert sehen wir an sehr, sehr genauen Beschreibungen, wie hier systematisch hochspezialisierte Imker ganze Schwarmbestände hegen und pflegen, die Überwinterung erleichtern, den Schwarmfang fördern, das Ausschwärmen der Bienen fördern, Schwarmfang betreiben, die nächste Generation von Königen und deren Königinnen, auf Arabisch sagt man König, obwohl sie alle wissen, dass es kein Mann ist, sondern eine Frau. Und es wird eben immer dazu auch geschmunzelt. Ja, ja. als eine wichtige Expertise betreiben. Und schon im 9. und 10. Jahrhundert kann man feststellen, was Sie in Ihren österreichischen Beispielen angeführt haben, dass es da nicht nur um zum Teil beträchtliche kommerzielle Werte geht, die damals in einer Zeit, also wo es noch kein Zuckerrohr im Nahen Osten gab, das fand erst langsam seinen Weg aus Fernost nach Nahost, und wo es schon gar keine Zuckerrüben gab, natürlich als Süßstoff eine sehr viel höhere Bedeutung hatte, sondern vor allem auch das große, große soziale Prestige der Imker, die fast wie Renaissance-Menschen gefeiert werden als Menschen, die etwas herstellen, das sowohl den gebärenden Müttern Stärkung verschafft als Heilmittel, das den verwundeten Kriegern als Wundauflage hilft und das bei allen wichtigen rituellen Anlässen als Genussmittel und als Gastgeschenk gereicht werden kann. Das ist eine gerade im Nahen Osten und gerade durch Südarabien mit seiner großen Tradition von schon in der Bibel erwähnten Edelprodukten ganz, ganz wichtige und geradezu kulturstiftende Sache mit dem Honig. Zum Teil hat das ja auch jenseits der Bibel bereits im alten Ägypten und im alten Mesopotamien kleinere, aber wichtige Vorläufer, sodass hier eine ganz, ganz deutliche Komponente an wichtigen Imkereitraditionen auch für Europa aus dem Nahen Osten kommt. Ich kenne auch eine Facebook-Seite, ich kann eben nicht Arabisch, aber wo gewaltige Inhalte, also großartiger Betrieb, immer wieder gepostet werden, Fotos, also wo man weiß, also da tut sich extrem viel. Ja, es ist auch ein Forschungsbereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie sind aber selbst kein Imker. Nein, aber ich habe mich auch viel mit den österreichischen Imkern auseinandergesetzt, weil ich großen Respekt für diese Tätigkeit habe. Und es ist eben ein Bereich, der sich sehr gut eignet, auch quer durch die Kulturen und Religionen zu kommunizieren und Expertise auszutauschen. Ein Imker im Jemen, ein Imker aus Polen und einer aus Vorarlberg werden miteinander sehr, sehr schnell eine gemeinsame Sprache sprechen, ganz egal, was sie sonst für ideelle Präferenzen oder Orientierungen verfolgen, weil man einfach weiß, dass für diese Tätigkeit Erfahrung, Wissen, Sachverstand, Expertise notwendig ist, die mit dem der Ingenieure, mit dem der Brückenbauer und Architekten und so weiter und so fort durchaus vergleichbar ist. Herr Gingrich, wir haben uns jetzt ein bisschen von der Religion wegbewegt, aber das macht ja gar nichts. Nein, es gibt auch, ich will nur sagen, es ist trotzdem so, dass es zum Beispiel im Islam eine gute Verankerung auch durch die Religion gibt, weil eben auch dem Propheten Mohammed sehr viele positive Aussprüche über die Biene und über den Honig zugesprochen werden, sodass man sich auch innerhalb des Islam in einem quasi sicheren und abgesicherten Bereich bewegt, wenn man sich als Nicht-Muslim wie ich zum Beispiel für dieses Thema interessiert. Das ist etwas, das nicht heikel ist, das überall ein Lächeln auf die Gesichter zaubert, wenn ich es anspreche, und das sozusagen auch sehr gut kompatibel ist mit Forschungsprojekten vor Ort. Spannend. Und kombiniert auch mit der Gastfreundschaft ist praktisch Honig natürlich ein ganz wichtiges Element. Ja, ganz genau, ganz genau. Und erlaubt natürlich dann auch von daher quasi unauffällig heiklere Fragen zu stellen, wie was daran ist Männerarbeit, was daran ist Frauenarbeit, was kann als Heilmittel für bestimmte Frauenbeschwerden besser eingesetzt werden als anderes und so weiter und so fort. Und sogar kleine Witzchen zu machen, warum auf Arabisch Yasub oder Malik die Worte sind, die männlich konnotiert sind, aber eben für die Königin verwendet werden. Gibt es einen Grund, warum das so ist? Weil es ist bereits in den vorarabischen semitischen Sprachen so. Das heißt, man darf es gar nicht dem Arabischen oder dem Islam anlasten, sondern es ist schon im alten Mesopotamien und bei den alten Hebräern so, scheint also eine längere Sprechweise zu sein, die einfach nicht noch nicht bereit war anzuerkennen, dass Frauen Führungsaufgaben innehaben können. Ja, das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Gespräch, das ich mit André Gingrich, mit dem Sozialanthropologen, geführt habe, eigentlich zum Thema der Rolle der Religion in der Entwicklung von sozialen Gefügen und von Politik. Das Gespräch ist erschienen in der Physikalischen Soiree, ebenfalls ein Podcast, ein Wissenschaftspodcast, www.physikalischesoiree, zusammengeschrieben.at. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Und André Gingrich hat uns auch seine Arbeit zur Verfügung gestellt zum Lesen, über die Rolle von Honig und Imkerei im südarabischen Raum, auch beim Bienenpodcast in den Shownotes dann als PDF zum Runterladen und Lesen. www.bienenpodcast.at. Vielen Dank an ihn. Und jetzt geht's nach Graz. Mein Name ist Andreas Buschanek. Ich wohne in Graz, betreue da in Graz ungefähr 30 Wirtschaftsvölker, Imkere im Einheitsmaß, das Ganze mit hohem Boden und in Zagen mit 10 Rämmchen. Mhm. Ja, habe 2007 zu Imkern begonnen, habe in Kärnten die ersten Kurse gemacht, 2007 und 2008. Habe dann im Jahr 2011 den landwirtschaftlichen Facharbeiter Bienenwirtschaft gemacht, weil Ausbildung mir relativ wichtig ist. Ja. Wenn ich was mache, dann möchte ich wissen, wie kann ich es besser machen, was sind die aktuellen Schichten, die momentan State of the Art sind, um auch optimale Resultate mit meinem Einsatz, den ich bringe, erzielen kann. Andreas, du imkerst an 6 Bienenständen. Wie schaut's denn gerade jetzt aus? Also wir haben 20. April, oder haben wir schon? 19. Das heißt, bei uns in Wien geht's volles Programm los. Kirschblüte, alles da. Ich bin heute einen ausgiebigen Laufausflug durch die Stadt gemacht und da ist echt blütenmäßig einiges los. Wie schaut's bei dir aus an den Ständen? Bei mir schaut schon ein bisschen weiter aus. Die Kirsche ist schon knapp vorbei. Aha. Es ist die Apfelblüte voll im Gange. Es ist die Birne offen. Die Marille ist vorbei. Es ist die Ringlotte vorbei. Mhm. Von daher, es ist ein Wahnsinn, was sich momentan tut. Wenn es noch ein bisschen mehr regnen würde, würde ich sagen, die Natur explodiert. Wahnsinn, ja. Und das merkt man wirklich an den Völkern selbst. Das ist wirklich, wie man es liest, also dass das einfach wirklich die Menge an Bienen einfach mehr wird. Richtig. Spektakulärerweise. Also. Zum einen das, zum anderen diese Menge an Bienen. Das ist ja genau das, was man sehr gerne übersieht. Ja. Wenn eine Brutschwabe, die beidseitig bestiftet und bebrütet ist, schlüpft. Ja. Dann besetzen diese schlüpfenden Bienen 3 Wabengassen. Ja. Das heißt, ich habe 3 Brutwaben, die schlüpfen und habe eine Zage voll Brut. Ja, ja. Auch Platz. Ach, ist auch und, was Neues wieder. Und wenn ich jetzt um diese Zeit zur Apfelblüte nicht wirklich höllisch drauf aufpasse, dass ich jetzt genügend Raum gebe, ja, dann habe ich das Problem, dass ich jetzt meinen Grundstein für die Schwarmstimmung gelegt habe. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Du, Frage, ich setze Zander Jumbo jetzt unter. Das ist jede Menge Raum, weil ich möchte, dass die da reinwachsen mit ihrem Brutnest. Das heißt, ich habe jetzt keine Schwarmsorgen, deiner Meinung nach, wenn ich das richtig verstehe. Würde ich nicht sagen. Ah? Es kommt ganz drauf an, bei größeren Brutraummaßen, sei es jetzt Zander Jumbo, sei es Einheitsmaß 1,5, sei es Dadant, ist es sicherlich so, dass man dieses Problem nicht so hat. Bei so großen Rähmchenmaßen würde ich mir aber momentan vielleicht sogar überlegen, wenn der untere Brutraum angenommen worden ist, ja, mir die Königin zu suchen und die mittels Absperrgitter runterzusperren. Ah, okay, alles klar. Danke für den Tipp. Sehr schön. Weil damit hast du die Schwarmstimmung mit Sicherheit hintergehalten. Ja. Wird auch sehr gerne als Brutdistanzierung verwendet bei normalen Rämmchenmausen, wo man ganz einfach eine Zage mit Mittelwänden untersetzt, ein Rämmchen raustut, sich das Rämmchen mit der Königin sucht, das runterhängt, der Absperrgitter draufsetzt und das restliche Volk wie bisher draufsetzt. Mhm. Damit ist auch in sehr vielen Fällen der Schwarmstimmung noch beizukommen, wenn es nicht allzu schlimm ist. Zusätzlich logischerweise Zellen brechen und nach 9 Tagen nochmal schauen. Und die Brut läuft dann automatisch dort aus, dann über dem Absperrgitter. Nach, also spätestens 21 Tagen ist es praktisch dann leer. Prinzipiell ja. Ich würde sagen, zumindest 24 Tage, weil du wirst oben auch Drohnenbrut haben zum einen. Ah, verstehe. Und Drohnenbrut ist auch schon das zweite Stichwort. Ja. Wenn du ein Absperrgitter setzt und oberhalb Brut hast, ist es definitiv wichtig, dass du oben ein Flugloch hast, dass die Drohnen raus können. Ach. Die laufen sich sonst am Absperrgitter zu Tode. Da sind auch die kleinen Löcher. Da gibt's doch die Löcher, oder? In den Zagen. Da gibt's zum Beispiel Löcher in den Zagen oder wie ich, der in den Zagen keine Löcher hat, der hebt ganz einfach den Deckel oben auf an 2 Ecken, dass vorne oben ganz einfacher Schlitz mit 2-3 Zentimetern Höhe vorhanden ist. Jetzt werden zwar viele sagen, Wärmehaushalt und Furchtbar sowieso funktioniert. Ah, okay. Und wo kommt dann der Honigraum dann drauf? Der wird dann, wird das dann ausgetauscht dann, dass diese leeren Brutflächen dann wegkommen und stattdessen einfach frisch mit Mittelwänden Honig? Na, die Rähmchen, die Brutwaben waren, werden dann ganz einfach mit Honig gefüllt. Ach so, dann ist es egal. Du schleuderst einmal und schmilzt aus oder verwendest nochmal, je nachdem, in welchem Zustand das sind. Und die alten Futterwaben, die jetzt noch drüber sind vom Winter und die teilweise noch nach Thymol riechen, muss ich ehrlich sagen, die muss man schleunigst weggeben jetzt. Auf alle Fälle, das hätte eigentlich schon beim Auswintern gehört. Okay. Beim Auswintern mache ich Folgendes. Ich setze einmal die Bausperre rein, habe einen hohen Boden. Die Bausperre ist wichtig, dass das Bienenvolk nicht auf die Idee kommt, nach unten reinzubauen. Dort bauen sie sehr gerne Drohnenbrut rein. Ja. Das wird teilweise eine wirkliche Gatscherei, wenn das passiert. Ja. Und das ist wirklich unangenehm, das dann aufzuarbeiten. Da kommt, wie gesagt, bei der Auswinterung die Bausperre rein. Es wird logischerweise entweder der Boden getauscht, wenn er schmutzig ist, oder der Boden wird zumindest geputzt, dass alles, was noch an toten Bienen drin sein sollte vom Winter her, was es an Rückständen von der Wachsmotte etc. gibt, dass das draußen ist. Zudem schaue ich im Zuge der Auswinterung auch gleich, wie viel Futter ist noch vorhanden. Ja, genau. Ich schaue, dass nicht mehr als 4-5 Kilo Futter so dem Gefühl nach vorhanden sind. Alles, was zu viel an Futter drin ist, nehme ich raus. Zum einen, ich brauche die Futterwaben für Ablegerbildung. Ja. Zum anderen nehme ich so das Risiko weg, dass mir Zucker in den Honig umgetragen wird. Genau. Ich füttere selber mit Lebensmittelzucker und sage ganz ehrlich, wenn ich ein Lebensmittel produziere, dann füttere ich auch ein Lebensmittel. Ja. Das ist die Überlegung, dass ich da nicht auf Stärke-Sirup oder sonst irgendwas zugreife, obwohl es kostentechnisch günstiger wäre, aber ich mache das, seit ich imkere, mit Lebensmittelzucker und habe auch nicht vor, daran was zu ändern. Ja. Und sag mir ganz einfach, kommt ein bisschen Zucker rein, das wird sich nicht vermeiden lassen, gar keine Frage, dann ist das so. Das kann ich nicht verhindern. Aber wenn ich jetzt, ich sage mal, 4-5 Brutwaben habe, die einen schönen Futterkranz rundherum haben, dann sind das einmal 2 Kilo Futter, die ungefähr da drin sind. Wenn ich dann noch 1 oder 2 Futterwaben drin lasse, den Rest kann ich bedenkenlos rausnehmen. Und wenn die Wetterlage dann mal passt, dann ist das auch wirklich das, was vernünftig ist, was angemessen ist. Habe ich jetzt wirklich 3 Wochen Regenwetter? Ja. Die Mädels können nicht raus. Ja. So wie wir es im letzten Frühjahr hatten. Ja. Dann hatte ich teilweise Imker, denen die Völker verhungert sind. Ja, ja. Ich muss dazu sagen, ich habe ja meine Futterwaben noch immer auf Vorrat, die kann ich ja zurückhängen. Stimmt. Wichtig in dem Bezug ist vielleicht noch, bitte, bitte, bitte Futterkranzprobe. Nicht, dass ich mir eine amerikanische Faulbrut über meine Stände verteile. Ja. Andreas, das ist jetzt eine richtige Sprechstunde geworden. Danke dafür. Gerne. Ich habe jetzt, um zu dir zurückzukehren, zu deinen Bienenständen, wie schaut's denn bei dir jetzt aus? Naja, bei mir geht's jetzt massiv bergauf. Ich habe teilweise Völker, die 8-9 Brutwaben verdeckelt haben. Da sage ich ganz ehrlich, die haben allesamt jetzt einmal genügend Platz. Und nachdem die nicht alle jetzt gleich schlupfen werden, sondern sich das Ganze über 3 Wochen ziehen wird, mache ich mir keine Sorgen, dass es da ein Problem geben wird, dass ich da was übersehen werde. Yeah. Es ist eben nur das, wenn man sich eben nicht bewusst ist, dass eben eine geschlüpfte Brutwabe 3 Warmgassen besetzt, dann kann es zur kleinen Katastrophe kommen. Yeah. Ich habe auch noch in den ersten Kursen gelernt, bevor es aufsetzt, schau nach Ende des Flugbetriebs durch ein Putzkeil oder durchs Flugloch, hängen die Bienen durch und in den hohen Boden oder nicht. Ja. Wenn sie durchhängen, setz eine Zarge auf. Ich sag, wenn sie durchhängen, ist es bereits sehr, sehr, sehr, sehr spät. Ja, ja, verstehe. Da kann es sein, dass bereits die Königin nicht mehr die Möglichkeit hat, das, was sie an Eiern produziert, auch in leere Zellen abzulegen. Dadurch kommt sie in einen Legestau und das löst die Schwarmstimmung aus. Ja, ja, ja. Und die werden jetzt fleißig Pollen eintragen, weil sie ja brüten. Ist da jetzt schon, wird da schon Honig, also Nektar eingetragen auch? So wird Nektar genauso eingetragen. Es ist ja immer wieder mal schön. Ich habe einen Imker, bei dem ich das nicht tun darf, wenn ich bei ihm vorbeischaue. Aber bei meinen Völkern tue ich das recht gern, wenn ich vorbeikomme und einen Eingriff im Bienenvolk schon machen muss. Und ich habe da schon eine Wabe in der Hand, eine Brutwabe mit dem Futterkranz rundherum. Dann kann es schon passieren, dass ich mit dem Finger in den Futterkranz rein fahre und einmal koste. Weil genau das ist der frische Honig. Genau das Zeug, das noch nicht verdeckelungswürdig ist und sowieso gleich wieder zur Verfütterung an die Brut hergenommen wird. Sprich, das wird nicht so weit eingedickt, dass es lagerfähig wäre, sondern das ist das, womit das Bienenvolk sowieso betrieben wird. Und das sind ungefähr nach Studien, die ich gelesen habe, 60 Kilo im Jahr, die ein Bienenvolk dafür braucht, nur um zu funktionieren. Dort wird ein Gramm Honig produziert. Das wird alles in Wachs und in Bienenmasse eben umgesetzt. Mhm. Du, und hast du Pläne? Möchtest du heuer was Spezielles angehen oder weiterführen? Oder wie schaut es bei dir aus? Es ist bei mir beruflich bedingt mit plus minus 30 Völkern ganz brauchbar. Das ist etwas, das ich so nebenbei machen kann, ohne dass ich mir zeitmäßig einen Stress mache, ohne dass ich von der Logistik her so weit in Beschlag genommen bin, dass ich sage, ich brauche so und so viel Rähmchen zusätzlich, ich brauche so und so viel Wachs zusätzlich, sondern das ist alles im Eigenbedarf sozusagen herstellbar. Also ich habe einen geschlossenen Wachskreislauf, ich weiß, wie mein Wachs ausschaut. Ich habe bei jedem Mal Wachs umarbeiten eine Probe nach Hohenheim gesandt und habe da aktuelle Infos, wie es um Rückstände in meinem Wachs ausschaut. Von daher, ich sage ganz ehrlich, ich bin weder biozertifiziert noch sonst was. Ich will nur wissen, wo stehe ich qualitätsmäßig. Du, deine Website ist Honig mit 3 O, Honig.at. Genau. Wie ist es denn dazu gekommen, zu den 2 weiteren O's im Honig? Das war eigentlich meine Grafikerin, mit der ich vor gar nicht so langer Zeit zusammengesessen bin und wir uns überlegt haben, was könnten wir denn machen und alles, was es so an Internetdomains mit Honig, mit Meisterhonig etc. gibt, mit steirischem Honig, mit österreichischem Honig, war bereits besetzt. Und genau deswegen haben wir mal geschaut, was können wir ein bisschen Schrägeres machen. Und da sind wir auf die Idee gekommen, Honig.at schmeckt dreimal gut. Gut. Drei Honig. Zugegeben, abgekupfert von Bayern 3. Aha. Weil Bayern 3 klingt dreimal gut. Gar keine Frage. Okay. Aber besser gut geklaut als schlecht selbst davon. Genau, genau. Und wo würde ich deinen Honig kaufen können? Muss ich die doch persönlich kennen oder kann ich da irgendwo in Graz hingehen? Du kannst mich persönlich kennen, du kriegst Honig von mir. Okay. Es gibt ein paar Outlets in Graz, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Ich habe zum Beispiel einen Bienenstand in einem Gemeinschaftsgarten. Über diesen Gemeinschaftsgarten kriegt man meinen Honig, also entweder wirklich aus dem Garten, von diesem Bienenstand, oder aber auch von anderen Bienenständen aus dem Stadtgebiet in Graz. Ich habe an, wie gesagt, mehreren Ecken Bienenstände. Und zudem habe ich auch die eine oder andere Verkaufsstelle in Wien. Was kann ich dir noch erzählen? Eine interessante Sache hatte ich heuer noch beim Auswintern. Ja. Ich habe nämlich aus dem Bekanntenkreis von einem jungen Imker, der letztes Jahr zu Imkern begonnen hat, so die Frage gekriegt, könntest du mir bitte beim Auswintern helfen? Ja. Der junge Mann hat mit 3 Bienenvölkern im Einheitsmaß überwintert und hat im letzten Jahr sage und schreibe zwischen 33 und 37 Kilogramm Zucker pro Volk verfüttert. Ui. Er hat gemeint, solange sie fressen, haben sie Hunger. Ja, okay. Gut. Die hören ja selbst auf, so quasi. Der Hund, wenn er aufhört, ist er satt. Genau. Wenn mein Hund aufhören würde, dann wäre er geplatzt. Aha. Also das heißt, die Bienen hören nicht auf die Lagern ein, was geht. Nein, die Bienen hören nicht auf die Lagern ein. Wir haben heuer 24 Kilo Futter im Schnitt aus jedem Volk rausgeholt. Ja. Die Völker konnten sich auch nicht entwickeln, weil sie ganz einfach keinen Platz gehabt haben. Wo hätte die Königin reinlegen sollen, wenn alles voll ist? Ja, ja. Und das ist eine Sache, wo ich ganz einfach sage, das sind die Leute, die sich Bienen deswegen anschaffen, um der Natur was Gutes zu tun. Und die arme Biene wird ja von Imkern so ausgebeutet und wir lassen sie in Ruhe und tun ihr nur Gutes. Ja. Das ist genauso wie, ich gehe zum Bauern, kaufe mir eine Kuh und stelle sie auf die Wiese. Sie wird nicht lange überleben, wenn ich nicht weiß, was ich tue. Und genau deswegen sage ich, Ausbildung ist heutzutage alles. Und es ist ja doch eine weidlich komplexe Geschichte. Es ist nicht schlecht, wenn man Imker aus der Gegend zur Hand hat, der einem unter Umständen auch in Problemsituationen zur Seite steht, mit denen man noch nie zu tun gehabt hat. Ja, ja. Aber diese Logik auch zu durchschauen ist eben selbst dann noch schwer, finde ich. Also ich stehe hin und wieder hinter meinem Bienenstock mit einem großen Fragezeichen. Ja. Was ist da los? Warum tun die, wie die tun? Ja, ja. Auch das bleibt bei mir nicht aus. Also ich sitze manchmal vor dem Flugloch, schau mir das an und tu dann kombinieren im Kopf und irgendwie das zusammendichten, was da jetzt wohl gerade passiert. Und das mit diesem zeitlichen Ablauf, die nächsten 3 Wochen nach vor und die letzten 3 Wochen zurück, da sitzt man echt da und denkt fest. Das ist durchaus spannend, wobei ich das nicht so bestimmt sagen würde wie du, wenn ich vor dem Flugloch sitze und das beobachte, sondern ich das sehr viel mehr im Konjunktiv mich ausdrücken tät, weil man sieht zwar, das Volk trägt Pollen ein. Ja, genau, ja. Allerdings, ob die damit Drohnenbrut füttern, weil sie keine Königin mehr haben und nur stark nur sind, weil sehr viele Winterbienen überlebt haben, oder ob da eine Königin legt und 18 Rämchen Brut drin sind, das weiß ich nicht. Gee. Das sehe ich daran nicht, ob ich will oder nicht. Man hört es unter Umständen, aber das ist ein Erfahrungswert, den man sich selbst erarbeiten muss. Und das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Danke, Andreas. Du hast uns geholfen, wieder einen helleren Blick zu kriegen auf das aktuelle Geschehen und auf die Imkerei als Gesamtes. Ja, find gerne. Ich super, danke. Vielen Dank an alle Beteiligten an diesen 12. Bienengesprächen. Noch ein Ausblick auf die Bienengespräche Nummer 13. Im Mai, Mitte Mai, die beschäftigen sich mit der Belegstelle. Das ist die heiße Zone der Bienenkönigin. Und was es mit dem besonderen Gebiet auf sich hat, wo es sich befindet, das schauen wir uns oder hören wir uns doch einmal genauer an. Die Belegstelle in den Bienengesprächen in den nächsten Nummer 13. Ja, und einen Hinweis habe ich noch. Über Süßstoffe hat der Explikator Oliver Wunderlich eine 10-minütige Podcast-Folge gestaltet. Ja, zum Thema Süßstoffe. Ich verlinke es. Ich glaube, das ist spannend. Der Mann ist gut. Ja, das war's. Noch ein Hinweis auf die Website www.bienenpodcast.at und Lothar Bodingbauer verabschiedet sich.